Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Top 5. Zu Weihnachten tauchen auch sie immer wieder gerne auf der Leinwand auf, die Abgesandten Gottes mit den Flügeln. Es gibt sie im Judentum, im Christentum und im Islam. Und wie wir erfahren, haben auch sie es nicht leicht. Hier ist Hartwig Tegler mit den Top 5 der Engel im Film. Du weißt doch, was ein Engel ist, oder? Würden Sie jetzt den Film starten? Hey, wir möchten mal sehen, wie die befestigt sind. Die Flügel. Zupf doch mal an einem Schwengel, wie der befestigt ist. Der Engel sagt Schwengel. Meine Herren, bitte. Lust auf den Film? Platz 5. Ist das Leben nicht schön? Von Frank Capra, 1946. Der Dienst. Einen trifft es immer, der dann runter muss. Dienstplan. Ja, das ist gerade das Dumme. Heute Nacht hat ausgerechnet dieser Uhrmacher wieder Dienst. Ach so, Clarence. Er hat noch keine Flügel, nicht wahr? Nein, er hat sich noch nicht bewährt. Lichtgestalt, Mittler zum Jenseits oder Schutzengel wie Clarence in Ist das Leben nicht schön? Der endlich, auch Engel haben ihren Stress, seine Flügel haben will. Dafür muss Clarence ziemlich schuften in Sachen Lebensrettung für den zunächst skeptischen George Bailey alias James Stewart. Sie sind wohl ein gefallener Engel. Haben Sie keine Flügel? Meine Flügel muss ich mir noch verdienen. Deshalb bin ich auch Engel zweiter Klasse. Die Lebensrettung jedenfalls klappt und Clarence bekommt seine Flügel. Vielleicht damit aber auch unerwartete Probleme. Lily. Sie hat Flügel. Platz 4. Passion Play von Mitch Glaser 2010. Lily hat da so ihre Erfahrung. Ich hab selber ganz schön satt. Was denn, die Flügel? Ja, sie sind schwer. Die Schultern und der Rücken tun mir weh. Ich hab sie einfach satt. Und ein anderes, nun doch sehr exklusives Problem hat dieser Engel. Und zwar nicht unbedingt das der Identität. Wie lange bist du schon ein Engel? Ich bin kein Engel. Sondern das der Flugkompetenz. Ich bin zu groß und zu schwer für meine Flügel. Aber manchmal, wenn der Wind... Dann schafft es Lily, Megan Fox, den Musiker, der vom Hochhaus springt, Mickey Rourke, zu fassen und mit ihm im Arm über die Weite zu fliegen. Endlich geschafft. Wer sagt denn, dass nicht auch Engel ihre Bildungsreise machen müssen? Platz 3. Der Himmel über Berlin von Wim Wenders. 1987. Engel wie Damiel und Cassiel in Wim Wenders Der Himmel über Berlin. Ja, sie machen ihre Bildungsreise, sie müssen und wollen lernen. Und weil Damiel am Leben der Sterblichen teilhaben will, gibt er die Unsterblichkeit auf. Der gute Engel, der begriffen hat, dass das menschliche Leben allem Leid und aller Mühsal zum Trotz eine wunderbar sinnliche Angelegenheit ist, gegen die Fliegen und Flügel gar nichts sind. Platz 2, Dogma. Von Kevin Smith, 1999. Aber gut sind Engel beileibe nicht immer im Film. Zumal wenn einer wie Loki alias Matt Damon mal Todesengel war, in Ungnade aus dem Paradies flog und nun zurück will, auf Biegen und Brechen. Und um sein Konto aufzubessern, bei ihm, ja, ihm, will er noch einige menschliche Sünder blutig strafen. Vorsicht, Vorsicht, warnt Engelkumpel Bartley. Nachdem du hingeschmissen hast, gab es nie wieder Todesengel. Ist dir das mal aufgefallen? Und was ist, wenn du die Falschen erwischst? Wie immer. Was dann? Das Massaker besorgt schließlich Bartley selbst vor einer Kirche in New Jersey. Aber noch am Ende übt Gott in der Gestalt von Alanis Morissette göttliche Gerechtigkeit aus. Und Loki und Bartley verlieren ihre Flügel. Ergo ausgeengelt. In meiner Version sind die Engel die Guten. Platz 1. Wir sind keine Engel. Von Michael Curtis. 1974. Flügel haben die drei entflohenen Sträflinge anno 1895 nicht, die zu Weihnachten ein frohes Weihnachtsfest beim Kolonialwarenhändler auf der Teufelsinsel auftauchen. Sie sind zu dritt, wie gesagt, plus eins. Wo ist Adolf? Adolf! Ja, waren Sie denn vier? Gewissermaßen ja. Adolf ist unsere liebe kleine Schlange, unser Haustier. Adolf, sehr giftig, hilft Humphrey Bogart, Peter Ustinov und Aldo Ray in diesem Weihnachts- und Engelklassiker sehr, die Probleme der Händlerfamilie mit den üblen Verwandten aus dem Wege zu räumen. Endgültig. Es war wie ein Wunder. Ich möchte fast sagen, wie eine überirdische Fügung. Ob nun aber die drei Sträflinge und ihr Haustier wirklich Lichtgestalten Engel waren? Selbst Isabel hat uns mit Engeln verglichen. Joseph, alias Humphrey Bogart, wehrt ab. Wir sind aber keine Engel. Doch als die drei Sträflinge mit Adolf im Körbchen freiwillig ins Gefängnis zurückschlendern und die Abspannmusik erklingt, erscheint über den Vieren ein Heiligenschein. Wenn das kein filmischer Beweis für die Existenz von Engeln ist, was dann? I'm loving angels instead. Hartwig Tegler und sein empirischer Nachweis zur Existenz von Engeln. Sie finden seine Kolumne wie immer zum Nachlesen bei uns im Netz unter deutschlandfunkkultur.de/vollbit und auch die ganze Sendung zum Nachhören als Podcast unter anderem auf unserer App DLF Audiothek. Die nächste Vollbild-Sendung gibt's dann nach Weihnachten und weil es die letzte des Jahres ist, machen auch wir einen Rückblick auf das Filmjahr 2017. Mein Name ist Susanne Burg und ich wünsche frohe Feiertage.